wird und ihm wird eine und ihm wird eine Sünde verziehen, erlöscht. Von dem Augenblick an, in dem er die Moschee betritt, wird er als Teilnehmer am Gebet betrachtet, auch während er noch auf den Beginn des Gebetes wartet. Solange er an seinem Gebetsort verharrt und weder jemandem schadet, noch schlecht über jemanden oder weder jemandem schadet, noch schlecht macht oder etwas Schlechtes erfindet. Fahren die Engel damit fort, für seine Erlösung zu beten. Und sie sagen, O Allah, sei ihm barmherzig. O Allah, vergib ihm. O Allah, nimm seine Reue an. Barakallahu fikum. Ich empfehle euch, dass ihr das Buch von SKD für die Übersetzung von Riyad al-Salihin nicht verwendet, weil die Übersetzung überhaupt nicht richtig ist und nicht gut ist. Ich habe davon jetzt gelesen, aber das ist nicht so gut. Auf jeden Fall lieber, dass man spontan übersetzt, als diese Übersetzung. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, Salatu al-Rajuli fi jama'a tazidu an salatihi fi suqi ubedi. Das Gebet einer Person in der Gemeinschaft ist mehr als das Gebet auf dem Markt, das wird, wo er arbeitet, Geschäft und im Haus. 26 Stufen. الله عندي درس الله يحفظك الآن كلامه مدبته es gibt bei uns nur ein Notfall nur كلامه مدبته لحظة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب wir machen weiter inshallah. Wir sind bei Hadith Nummer 11. Abu Huraira überlieferte, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, das Gebet einer Person in einer Gemeinschaft ist besser als ihr Gebet im Geschäft oder zu Hause. Mehr als etwas und 20 Stufen. Das ist, weil wenn jemand von Ihnen Wudu, Waschung gut gemacht hat und dann geht diese Person in die Moschee mit der Absicht nur zu beten, er kommt nur oder die Person geht nur raus, um zu beten. Jeder Schritt, den diese Person macht, wird Allah subhanahu wa ta'ala ihn eine Stufe erhöhen. Und mit jedem Schritt wird eine Sünde verziehen, bis diese Person die Moschee erreicht hat. Wenn diese Person sich in der Moschee aufhält, damit diese Person auf das Gebet wartet, dann ist diese Person im Gebet, solange diese Person nur wegen des Gebetes in der Moschee sich aufhält. Und die Engel, die machen Bittgebet für jemanden von euch, der im Gebetplatz bleibt. Die sagen, O Allah, erbarme dich seiner. O Allah, vergib ihm. O Allah, nimm seine Reue an, solange diese Person keinen schadet. Und solange ma lam yuhdith fihi, solange diese Person keine Sünde begeht oder Bid'a. Oder bei manchen Gelehrten sagen, oder dass diese Person Wudu verliert. Das wird, wenn er Wudu verliert, dann ist es anders. Das ist allgemein die Bedeutung dieses Hadithes. صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 24 درجة. يا أخوة، إذا صلى الإنسان في المسجد مع الجماعة كانت الصلاة أفضل من بيته أو سوقه 27 مرة. قال أهل العلم 27 درجة، منهم من قال 27 مرة ومنهم من قال 27 درجة، أي أن هذه الصلاة فيها 27 حسنة أكثر من صلاته لوحده، لأنه يشهد تكبيرة الإحرام مع الإمام، يصلي تحية المسجد، يصلي مع المسلمين، يمشي إلى المسجد، يردد الأذان خلف المؤذن، يسمع الإقامة، يسلم على المسلمين، تصلي عليه الملائكة، تدعو له الملائكة، فهذه كلها درجات غير صلاته لوحده. وفي رواية لابن مسعود، صلاة الفذ في جماعة خير من صلاته لوحده 27 مرة، أي أنها أفضل. وهنا الأفضلية ليس بمعنى الاستحباب، وإنما صلاة الجماعة على الراجح من أقوال أهل العلم أنها واجبة على الإنسان. صلاة الجماعة واجبة على الرجال للأحاديث والآيات التي تدل على هذا، ومنها قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. هذا في صلاة الخوف، فأوجب الله الجماعة في صلاة الخوف، يعني العدو أمامك وأنت تصلي جماعة، فكيف في حال الأمن؟ فكيف في حال الأمن؟ فهو من باب أولى. ثم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لهممت لأمرن أحدكم أن يصلي بالناس ثم لأخالفن إلى أقوام لا يشهدون معنا الجماعة وأحرق عليهم بيوتهم. ولقوله تعالى: فاركعوا مع الراكعين. ولقوله تعالى: وقوموا لله قانتين. فإذا صلاة الجماعة خير من صلاة أحدكم بسبع، أو من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة. المعنى هنا ليس الأفضلية بمعنى الاستحباب، وإنما بمعنى الأجر أكبر بكثير، لأن الواجب فعله أكبر من فعل المستحب، إلا إذا كان الإنسان معذورا. بارك الله فيكم. in diesem Hadith hat der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم gesagt: das Gebet einer Person, das Gebet einer Person in der Gemeinschaft ist besser paarundzwanzig Mal. Das wird etwas und 20. Und in einer anderen Überlieferung sagte Ibn Mas'ud, radhiyallahu anhu, dass der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, das Gebet einer von euch in Gemeinschaft ist besser 27 Mal als das Gebet einzeln. Was bedeutet hier diese Erklärung? Das heißt, wenn du in der Gemeinschaft betest, dann bekommst du mehr, als wenn du allein bekommst. Warum? Wenn du in Gemeinschaft betest, dann gehst du in die Moschee, dann bekommst du dafür Hasanat. Du bekommst dafür Gutes geschrieben. Wenn du die Moschee betrittst, dann betest du zwei Rak'a und du machst das Mitgebet von der Moschee betreten, dann bekommst du dafür Hasanat. Bekommst du dafür Gutes. Dann betest du zwei Rak'a, Begrüßung der Moschee, du bekommst dafür Hasanat. Dann wartest du auf das Gebet, du bekommst dafür Hasanat. Du hörst, was der Muezzin sagt und du sagst wie der, dann bekommst du dafür Hasanat. Du sitzt, du wartest auf das Gebet, dann bekommst du dafür Hasanat. Du begrüßt die Muslime, du bekommst dafür Hasanat. Du hörst Al-Iqama, du bekommst dafür Hasanat. Du bist mit dem Imam zusammen, du bekommst dafür Hasanat. Nach dem Gebet und alles. Deshalb ist das mit Sicherheit besser von dieser Seite. Das bedeutet, das ist mehr gute Taten. Aber was ist mit der Gemeinschaftsgebet für die Männer? Gemeinschaftsgebet für die Männer ist Pflicht. Die Gelehrten des Islam haben unterschiedliche Ansichten bezüglich Salatul Jama'a erklärt. Und zwar, manche sagen, Salat al-Jama'a ist eine Pflicht für jede Person, für jeden Mann, männlichen Person. Für die Frauen, für die Kinder sowieso nicht. Für die Leute, die auf der Reise sind, sowieso nicht. Für die Kranken nicht und so weiter. Allgemein, Salat al-Jama'a ist Pflicht. Das ist eine Ansicht. Die andere Ansicht, Salatul Jama'a ist beliebt, ist beliebt. Die dritte Ansicht, Salatul Jama'a ist eine Pflicht für die Gesamtheit der Muslime, nicht für die einzelnen Personen. Und eine Ansicht, Salatul Jama'a ist Pflicht für die Männer, die nicht entschuldigt sind. Und sowieso für die Frauen ist das nicht Pflicht. Und das ist die richtige Aussage, wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wenn man die Beweise forscht. Warum? Weil es bestimmte Hadithe gibt, die klar sind, dass Salatul Jama'a Pflicht ist. Auch Aussagen von den Sahaba und auch Beweise aus dem Koran. Zum Beispiel, Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat al-Nisa, die Ayah 102, die Ayah 102, وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ. Das heißt, wenn du mit ihnen bist, wenn du mit ihnen bist und es wird zum Gebet gerufen, das wird, dass man betet, du fängst für die das Gebet an, dann musste eine Gruppe von ihnen mit dir beten. Muss eine Gruppe mit dir beten. Wenn im Kampf, das heißt Salat al-Khawf, das wird in Angstgebet heißt das. Wenn in Angstgebet Salat al-Jama'a Pflicht ist, dann wie ist das in Fall, wenn in sicherer, in Fall der Sicherheit? Das heißt, wenn die Feinde vor dir sind und trotzdem betet man Jama'a, dann wie ist das, wenn du sicher lebst und du hast kein Kampf, du hast gar nicht? Erstens. Zweitens. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَرَكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. Verbeugt euch mit den Leuten, die sich verbeugen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ. Und steht vor Allah subhanahu wa ta'ala demutig. Und Allah sagt, ja, verbeugt euch, steht, der befiehlt uns. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, ich hätte jemanden befohlen, das Gebet zu leiten. Und wäre zu Leuten gegangen, oder würde zu Leuten gehen, die das Gebet mit uns nicht verrichten, und ich hätte, oder ich würde, ihre Häuser verbrennen. Der Prophet der Barmherzigkeit sagt sowas. Das könnte niemals sein, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das machen würde. Und dass er sowas tut, wenn die Sache nicht so wichtig ist. Wäre. Der hat das nicht getan, aber der hat gesagt, würde, konjunktiv. Der hat gesagt, die Leute, die das Gebet mit uns nicht verrichten, Gemeinschaftsgebet. Aber wegen Kinder und Frauen hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das nicht getan. Das sind klare Beweise in diesem Zusammenhang. Mehr als das, die Gefährten von unserem Propheten haben gesagt, es gab ein Zeichen von Heuchlerei. Wenn man das Allahu Akbar, Takbiratul Ihram mit dem Imam verpasst, war das ein Zeichen von Heuchlerei. Verpassen von Takbiratul Ihram. Denn was ist, wenn man das ganze Gemeinschaftsgebet nicht macht und da sitzt man vorm Fernseher oder da sitzt man, Al-Iyaz Billah, du machst was anderes, spielt man. Wenn man entschuldigt ist, wenn man arbeitet und so weiter, das ist anders. Aber allgemein, wenn man das schaffen kann, dann muss man zum Gebet männermäßig. Aber Frauen und Kinder brauchen das nicht. Sie können auch zu Hause. Aber natürlich, das Gebet in Jama'a für Männer ist besser. Und es könnte, dass eine Person entschuldigt ist. Aber hier kommen wir zu unserem Thema und das heißt die Absicht. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لا ينهزه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. يا أخوة الذهاب إلى المسجد فيه فوائد. الفائدة الأولى إسباغ الوضوء، وقلنا لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن من صفات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يكون طاهرا في جميع أحواله. ثم إذا خرج من البيت ولا لا ينهزه أي لا يخرجه إلا الصلاة فهو في صلاة، وهذه النية تكتب له نية هذا العمل لأنه يخرج إلى الصلاة. والفائدة العظيمة هنا أنه بكل خطوة يخطوها يرفع بها درجة ويحط عنه خطيئة بكل خطوة، حتى لو أتى بالسيارة، حتى لو أتى على الحصان، حتى لو أتى بالطيارة، فإنه إذا كان قد ذهب إلى المسجد، إنه كان إذا ذهب إلى المسجد وخرج لا يخرجه إلا الصلاة فهو في صلاة، أي أن الله سبحانه وتعالى يعتبر له هنا النية، والله سبحانه وتعالى يأجره على هذه النية. وهنا الشاهد في الحديث: ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، ثم خرج من بيته إلى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة. هنا الشاهد، بارك الله فيكم، الشاهد الأول أن النية معتبرة لأنه ما خرج من بيته إلا للصلاة. Der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم sagte: Wenn jemand von euch gute Waschung macht, das wird sich wäscht, Wudu, und gut macht, und dann kommt, geht man in die Moschee, da will man nur wegen Gebet in die Moschee gehen. Der kommt raus von zu Hause nur wegen des Gebetes. Wenn diese Person einen Schritt macht, dann wird diese Person eine Stufe erhöht. Und wenn diese Person einen Schritt macht, dann wird eine Sünde von dieser Person gelöscht. Und das ist natürlich, barakallahu fikum, der Sinn in unser Thema. Wir reden hier, barakallahu fikum, jazakumullah khairan, wir reden hier über die Niyya, über die Absicht. Das heißt, eine Person geht raus von zu Hause nur wegen des Gebetes. Der geht von zu Hause weg nur wegen des Gebetes. Der kommt raus nur wegen des Gebetes. Allah subhanahu wa ta'ala schreibt diese Person, solange diese Person, Allah subhanahu wa ta'ala schreibt diese Person gute Taten, solange diese Person nur von zu Hause gekommen ist wegen des Gebetes. Und dazu noch, mit jedem Schritt, was man macht, eine Sünde weg und eine gute Tat wird geschrieben. Wenn man auch mit Auto fährt, wenn man ein Pferd benutzt, wenn man Flugzeug benutzt, das wird so für diese Person angerechnet. Und das ist für uns am wichtigsten in diesem Hadith, weil das der Beweis ist. Das heißt, wo ist der Beweis aus dem ganzen Hadith? Unser Thema ist die Absicht noch. Die Absicht und die Aufrichtigkeit. Das ist erstens. Und das ist, barakallahu fikum, verbunden mit dieser großen Tat, dass man in die Moschee geht. فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي الصَّلَاةِ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ هِيَ الَّتِي تَحْبِسُهُ، أي أيضا أنه لمكوثه في المسجد وانتظاره الصلاة فهو كذلك في صلاة. أما لو جلس في المسجد ليس بنية انتظار الصلاة فهو ليس في صلاة، وإذا خرج من بيته ليس للصلاة فهو ليس في صلاة. أما إذا خرج من البيت بنية الصلاة وجلس في المسجد انتظارا للصلاة فهو في صلاة، ويكتب له الأجر كأنه يصلي. وسبحان الله، انظروا لحالنا اليوم، لو تأخر الإمام دقيقتين ثلاثة الناس تعمل معركة. المساكين ما فهموا أنه الدقيقة هذه والدقيقتين التي تنتظرها إنما هي صلاة لك، كأنك تصلي، ولكن أنت جالس يمكن تتكلم مع الناس. بارك الله فيكم. دان زاكت دي بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم: Wenn diese Person die Moschee betritt, dann ist diese Person im Gebet. Solange diese Person in der Moschee sich aufhält wegen des Gebetes, Das heißt, in diesem Zusammenhang, eine Person kommt in die Moschee rein und die wartet auf das Gebet. Dann zählt für diese Person diese Wartezeit als Gebet. Weil die Absicht dieser Person so ist, ich bin in die Moschee gegangen, um zu beten. Und solange ich warte, dann bekomme ich dafür Ajr von Allah subhanahu wa ta'ala. Aber die Absicht zählt. Aber wenn man zum Beispiel in die Moschee kommt und da will man nicht beten, und da wartet man nicht wegen des Gebetes, dann zählt das nicht so, wie wenn man, das wird die Differenz ist groß zwischen den beiden. Eine Person kommt in die Moschee vielleicht wegen, der hat keinen Platz gefunden, dass er zum Beispiel Pause nimmt. Und dann kommt in die Moschee nur wegen Pause. Oder, aber die andere Person kommt in die Moschee, weil diese Moschee das Gebet verrichten will. Und solange man in der Moschee sich aufhält wegen des Gebetes, dann zählt das als Gebet. Man redet. Man redet mit den Leuten vielleicht. Aber das zählt wie ein Gebet. Und das ist schade für manche Muslime, die heute in die Moscheen gehen, wenn der Imam 2 oder 3 Minuten Verspätung hat, dann machen sie Problem. Weil die das nicht verstanden haben. Wenn sie 3 oder 4 oder 5 Minuten warten, dann heißt das, sie bekommen Ajr, als ob sie beten würden. Aber Jahl macht mehr, yarhamukallah. Unwissenheit macht mehr, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Das heißt, das ist jetzt zum zweiten Mal Bestätigung der Absicht. Wenn man etwas Gutes beabsichtigt, wird Allah subhanahu wa ta'ala für diese Absicht Lohn geben. والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه. يصلون هنا ما معنى يصلون؟ يدعون ما دام في مجلسه الذي صلى فيه. يعني ما دام هو في مكان في المكان الذي صلى فيه. لا يعنى بذلك أنه في نفس البقعة. إنما في المكان اللي صلى فيه. فيقولون اللهم ارحمه. اللهم اغفر له. اللهم تب عليه ما لم يؤذ فيه. ما معنى الإيذاء؟ ما لم يحدث فيه. ما معنى الإحداث؟ الإيذاء والإحداث إما المعنى، انتبهوا، إما المعنى أنه ينتقد وضوءه ينتقد الوضوء لأنه ما صار خلاص على وضوء فعلا. والمعنى الآخر ما لم يؤذ فيه، أي ما لم يعص الله، وما لم يحدث أي ما لم يفعل يعمل بدعة. طالما هو على السنة وطالما هو ينتظر الصلاة فهذا مرتبط بأجر لهذا الإنسان. أما مثلا إنسان جلس في المسجد وسب هذا وشتم هذا وعمل فتنة وعمل كذا، فهذا ضيع على نفسه الأجر، نسأل الله السلام، على الرغم من أنه انتظر وقتا طويلا. بارك الله فيكم. أما دعاء الملائكة فهذا أمر عظيم للإنسان. تصور أنك جالس هكذا الآن والملائكة، والحمد لله نحن نؤمن بهذا. أسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم الإخلاص. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص، لأنه أعظم عمل صعب على الإنسان هو الإخلاص، إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. فلو جلس الإنسان مخلص النية لله هنا، فإن شاء الله الملائكة الآن تحف وتدعو وتستغفر وتطلب من الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يغفر لأهل هذا المجلس. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجلس مجلسا مغفورا مرحوما. بارك الله فيكم. Der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم sagte dann: Die Engel, die machen Bittgebet. Die Engel, passt auf, die Engel machen Bittgebet für diese. يصلون على أحد, beten für eine, beten für die Person, die sich in der Moschee aufhält, nur wegen des Gebetes. Was bedeutet das? Beten. Beten, das bedeutet nicht, dass sie zum Beispiel die Hände heben und Allahu Akbar. Beten hier bedeutet, sie machen Bittgebet für diese Person. Das heißt, eine Person kommt in die Moschee Der betet in die Moschee oder die wartet in der Moschee. Solange diese Person in der Moschee ist, dann machen die Engel Bittgebet für diese Person. Was sagen sie? O Allah, erbarme dich seiner. Das will erbarme Barmherzigkeit dieser Person. Warum? Weil diese Person gekommen ist, der will nur etwas Gutes für Allah tun. Und das ist die Absicht. Das ist die Aufrichtigkeit. Das ist die reine Absicht für Allah subhanahu wa ta'ala. Dann sagen sie, oh Allah, verzeih ihm. Nimm seine Reue an. Solange diese Person keinen schadet und lam yuhdith, was bedeutet lam yuhdith? Manche Gelehrten haben hier verstanden, dass diese Person noch sein Waschung, sein Wudu behält. Dass diese Person hat nichts getan, was die Waschung ungültig gemacht hat. Andere sagen, nein, das ist hier nicht so gemeint, sondern hier wird was anderes gemeint. Hier wird, er macht keine Sünde und mit Yuhdith, er macht keine Bid'a. Solange diese Person in der Moschee sich aufhält, sündenfrei, Bid'a frei, dann wird diese Zeit für diese Person als gute Tat angerechnet. Und die Engel machen für diese Person Bittgebet. Das heißt, wir sitzen hier. Wir sitzen hier. Wenn aber unsere Absicht für Allah subhanahu wa ta'ala sind, und wenn wir das für Allah machen, dann jetzt sind die Engel um uns. Und die hören das, was wir sagen. Definitiv. Und die nehmen, was wir sagen, und zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und Allah subhanahu wa ta'ala, und die sagen, O Allah, verzeihe ihnen. O Allah, vergib ihnen. O Allah, erbarme dich ihrer. O Allah, und so weiter. Warum? Weil das der Prophet Muhammad gesagt hat. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Ikhlas geben. Und das ist die schwierigste Tat, die wir in der Religion haben. Dass man die Absichten vor Allah reinhält. Das ist nicht leicht. Viele Leute denken, dass dies leicht wäre. Auf keinen Fall. Schaut mal diese große Gabe, die Engel, die sündenfrei sind, die keine Sünden begehen, die Allah anbeten, die sagen, oh Allah, verzeihe ihnen und vergib ihnen. Deshalb, barakallahu fikum, unser Thema ist hier noch in Ikhlas, in Aufrichtigkeit, in der Nähe, in der Absicht, wie deine Absicht für Allah sein sollte. Eine Person kommt, macht Wudu, kommt nur wegen des Gebetes in die Moschee, weil er weiß, das ist wichtig und das ist Pflicht. Kommt in die Moschee, der sitzt in die Moschee, der betet zwei Raka, der wartet, der macht Gutes und der versucht, wenn auch Schlechtes gemacht wird, der versucht, das nicht mitzumachen. Der bekommt diese große Gabe, aber schaut mal, wir Muslime, die meisten von uns, die verstehen das. Wenn du auch hier sitzt, nur so, einfach so, dann ist das mit Ajr verbunden. Aber die meisten von uns, wo sind die meisten jetzt? Wo sind die meisten? Wenn man auch arbeitet und wenn man etwas macht, dann kein Problem. Aber die meisten, la hawla wa la quwwata illa billah, sind in Dunya Sachen verschmolzen und die werten das nicht mehr, die legen keinen Wert auf Moscheebesuch oder Unterricht und so weiter, weil die meisten nicht verstanden haben, was von Ajr, was von Lohn, was von Belohnung, das ist, wenn man sich in der Moschee aufhält. Das heißt aber nicht auch, dass man sich die ganze Zeit aufhält, nicht arbeitet, nicht macht und sowas. Nein, das ist nicht gemeint hier. Al-Kathir min al-Nas la ya'lam hadha al-Ajr al-Azim. Wa akthar al-Nas jahil. Wa في هذا الأجر لما ضيعه أبدا. عنده مشغول كذا. وأما البقاء في المسجد فلا يعنى بذلك أن إنما يعمل ويبحث عن مصالحه الدنيوية، لا بأس بذلك. ويا أخوة، مجرد المكوث في جلسة العلم هم القابلين الجليسة، يقول تعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم الإخلاص، واجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فقال الله سبحانه وتعالى: ونس إخلاص كيبن أين أين فون أنزم سلف وردك فخاك. Was ist die schwierigste Tat in der Religion? Der hat gesagt, Al-Ikhlas. Fragen wir uns, ob wir Ikhlas haben für Allah. Fragen wir uns, ob wir Ikhlas für Allah haben. Wenige machen das, aber die meisten nicht. Wenige machen das, die meisten nicht. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. يعني هل نسأل نفسنا يا أخوة إذا نحن مخلصين في أعمالنا؟ صدقوا إنه قليل من يفعل هذا، إنما الأغلب يظن إنه إذا صلى الآن أتى المسجد يظن أنه وصل شيء عظيم. فنسأل الله السلامة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. في بدولن دس حديث نخمال أفرابيش ودوج وده من دس نس أفرابيش نخمال إن شاء الله ونشلن نشنل نيوبزيتسون. Das Hadith Nummer 11, arabische Nummerierung. Aber auf Deutsch hier dieser Versuch für die Übersetzung von SKD. Natürlich, es gibt viele Fehler, aber trotzdem, das ist Nummer 10. An Abi Hurairah radiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Salatu al-Rajul fi jama'a tazidu ala salatihi fi suqi wa baytihi bid'an wa 20 daraja. Wadhalika anna ahadahum أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي التي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه. ما رواه البخاري ومسلم، وهذا لفظ مسلم. Der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم sagte im Sinn gemäß erklärt. Im Sinn gemäß erklärt. Wenn eine Person von euch oder wenn einer von euch ein Gemeinschaftsgebet betet, ist besser etwas und 20 Mal als das Gebet im Geschäft oder zu Hause. Das ist, weil wenn jemand von ihnen Wudu macht, gutes Wudu macht, dann kommt man in die Moschee und da geht man nur wegen des Gebetes. Der kommt raus nur wegen des Gebetes. Wenn er einen Schritt macht, dann wird ihm eine Stufe erhöht und eine Sünde weggelassen, bis diese Person die Moschee betritt. Wenn man dann in der Moschee ist und da bleibt man in der Moschee nur wegen des Gebetes, dann machen die Engel für ihn Bittgebet, solange er in dem Platz ist, wo er gebetet hat. Die sagen: O Allah, gib ihm Barmherzigkeit. O Allah, verzeihe ihm. O Allah, nimm seine Reue an, solange er niemanden schadet und lem yuhdith fihi und Benigung oder keine Sünde begeht. Wallahu ta'ala wa'alam. Möge Allah subhanahu wa ta'ala alamin. Wa sallallahumma ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الله يكتب له الأجر. يعني مثلا أنت قلت أنا رايح للمسجد ورايح للمسجد، قبل ما أروح المسجد إن شاء الله بروح بشتري حليب وبعدين بروح المسجد، لا بأس. أسأل الله سبحانه وتعالى يؤجر، ولكن طبعا ليس الأجر مثل الذي أخلص النية تماما للمسجد. فهمت؟ يعني التشريك في العمل. يعني مثلا انت أنت تفعل شيء لله سبحانه وتعالى وتبغى من وراء هذا الشيء أيضا ربح مادي، جائز، ولكن غير لما الإنسان يعمله خالص لله سبحانه ولا حتى ما بده شيء في أمور الدنيا، ولكن إن شاء الله يجوز. نعم إن شاء الله يؤجر، ولكن ليس أجره مثل الذي توضأ، لأنه الوضوء أفضل. نعم هذا في خلاف، بارك الله فيك جزاك الله خيرا، بالنسبة لصلاة الجماعة في البيوت أو في الأسواق أو في العمل، إذا كان مصلى فلا بأس، أما إذا كان في البيوت لوحدها، هناك من أهل العلم من يقول أنه هذا ما أجره مثل كأنك صليت لوحدك، لأنه هذا ما يسمى جماعة، ولكن في مثل هذه البلاد أفضل من أن الإنسان يصلي لوحده، فإذا كان في مصلى يصلي فيه إن شاء الله له هذا الأجر، لكن الصلاة في المسجد لا شك أفضل. كان الصحابة يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعودون لأحيائهم، يعني فيصلون بأقوامهم، فالصلاة في المصلى إن شاء الله لها ذلك الأجر أيضا. المهم صلاة الجماعة تكون في المسجد أو في المصلى أو في مكان تعرف عليه، تعرف الناس عليه على أنه مكان للصلاة. والله أنا ما قطعت قلبك يا حبيبي، اسمعني، أنا ما قطعت قلبك، وأنا لم أتكلم على عدم القبول، أنا تكلمت عن الأجر. شلون لما تأخذ أنت 27 ولما تأخذ واحد، أي واحد أحسن؟ أعطيك 27 أورو ولا أورو؟ 27 كيلو ذهب ولا واحد؟ صلاة الشغل نص سوا سوا قلنا الله يحفظك، قلنا إذا كان الإنسان معذورا فلا بأس، معذورا، ولكن شو العذر؟ مو بقول لأنه تفرج على في مباراة كرة قدم، فهم؟ أما إنسان مثلا، هلا أنت قلت والله بدي أروح لصلاة الفجر، ولكن لما استيقظت مثلا راح علي الوقت، يعني أحيانا واحد ينام بقى له 5 دقائق ما عاد يلحق، خلاص ما في مشكلة. نعم معلش مشكلة، حتى هذا إن شاء الله سيأتي المرة القادمة، أنه هذا في نية الخير فيأخذ عليه أجر. نعم لا، لأنه أصلا ما في أذان في هذه البلاد. سؤال جميل هذا منك، لأنه قال له إذا إذا إذا إذا سمعت النداء فأجب، هذا الله يحفظك في وقت في مكان يسمع فيه النداء، أما هنا نحن نعلم يقينا أنه لن نسمع النداء إلا أنا ممكن، إذا أنا ما بسمعه اليوم الصبح أنا أدنت. الشيخ بس دائما الإنسان إذا كان صلى لوحده ما يصير معه يعني خشوع كامل في موضوع صلاة الجماعة، ليش؟ لأنه يا حبيبي بصلاة الجماعة الشيطان أضعف، أنت أقوى بإخوانك. أكله هو، لا وكله بده يصير إمام، كله بده يصير إمام، وما بيعرف الطبخة مسكين، هو ما بيعرف يصلون لكم الناس. لا، وإذا كان قال له لا تصير إمام بسبب، ويرجع هو يصير إمام يقول إيه هذا يريد، بس هو يصير هو. خيرا إن شاء الله. أسأل الله يتقبل منا ومنكم. كن إن شاء الله مبارك الله فيكم دسبية فن إنترنت كان في خاق النيمن فالفيها فالفيها هي تسايت أين هالت مسن في عابن قزاق بس 20 أوى هويت هم في 20 أوى 6 أنقفانن أو دمية إن شاء الله بارك الله فيكم دن مخن في 2 عندي بارك الله فيكم جزاكم الله خير وانت فيجن جستن إيش هب كان أنت ريح كمخت جستن بارك الله فيكم هابش كان أنت ريح كمخت weil Allah subhanahu wa ta'ala mir ein Geschenk gegeben hat gestern 10.20 Uhr nachts. Ich habe eine Tochter bekommen und möge Allah subhanahu wa ta'ala eure Kinder segnen und möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Im Barach, nachna, al-Sari'a. Ha? La, wo immer die Ladie, minne Gulaji. يا اللي يريد يجيب هديه ما يقول الواحد ايوه اللي بده يدي الثاني بس بدك تحرجه اسأله بدك تحرجه اساله بدك تجيب لك هيك قال له طيب ما بده سؤال يا انت الشباده ان شاء الله زي العنود ننم العنود اجعلها من الثابتات امين امين امين بارك الله فيك العنود عايز بس العنود بدويدت هذا بدوي هذا شيخ سعودي داز اين ريستيغا فيست النامه الهدى راحت عليها الهدى راحت ايه بس هذا الاسم يجوز شيخ ها طبيعي بتعرف شو معنى العنود مو عميد لا مو عميد من الشجاعة الشجاعة والثقة السلام عليكم وهي هي العنود فيه من العناد كمان بس العنيد في الحق لك عينات الله يديك عينات العنود انا عارف في الاغنيه كان يقول عنودي عنودي دائما يقول يعني بس بدوت دي انشايدن دي سلام عليك دي انشايدن دي دي ان ذا فارهايت ستارك است und fest است دي ان ذا فارهايت fest است ان شاء الله وده gibt noch zwei Namen vielleicht werde ich den Namen wechseln ان شاء الله خير لحظة دقيقة سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله أنت استغفرك وأتوب إليك heute Abend إن شاء الله هبتي heute Abend هبتي إن شاء الله unterricht بارك الله فيكم mit أبو الدحداح mit أبو الدحداح بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا Ich weiß nicht, es gibt keinen Admin im Raum. Wenn ihr wollt, dann gebe ich rot und dann vielleicht die Schwester um Nadia macht einen Vortrag hier. Wenn so bleiben, dann lasse ich. Dann gebe ich rot und du kannst hier drin bleiben. Okay. Gebe ich, mache ich erstmal Text. Habe ich gemacht. Dann machen wir so. طيب السلام عليكم الله وبركاته بترفن اونس موغن ان شاء الله اب 19 اور بارك الله فيكم